So an die 10 Minuten vor Totalausfall überkommt mich jedes Mal so eine Art von Zwang, der Welt zu zeigen, wie geil ich bin. Zwischen Gehfrisuren in Glitzerhemdchen dock ich auf die Beats vom DJ an. Hey Alter, hau Skrillex rein, oh Baby, Baby, ich geh auf die 30 zu und tanz auf Justiz. Beton das geile Mucke aus Frankreich, ich fix auf Vodka, wohl fang wieder an zu kippen. Ich freu rum mit meinen Bettgeschichten, der alte Amt ist wieder derbe aufs Maul. Hey Mama, mischen die auch ordentlich hauen, oh Baby, Baby, ich geh auf die 30 zu und tanz auf Justiz. Beton das geile Mucke aus Frankreich, ich weiß, ihr belächelt mich, doch ich leb mein lang verlorenes Ich. Lang, lang, lang verloren. Ich weiß, ihr belächelt mich, doch ich leb mein lang verlorenes Ich. Lang, lang, lang verloren. So an die 10 Minuten nach Totalausfall überkommt mich jedes Mal so eine Art von Scham. Sie wird mir selbstbewusst, meine Peinlichkeit zwischen Gehfrisuren in Glitzerhemdchen kotzt mich die ganze Welt so derbe an. Hey Alter, hau doch bitte mal in die Reihe, oh Baby, Baby, ich geh auf die 30 zu und spack auf Justiz. Beton das geile Mucke aus Frankreich, bis ich's auf Vodka wohl fang wieder an zu kippen. Ich freue mich mit meinen Bettgeschichten, der alte am Dresden kriegt ein Derbe aufs Maul. Hey Mama, mischen die auf ordentlich hauen, oh Baby, Baby, ich geh auf die 30 zu und spack auf Justiz. Beton das geile Mucke aus Frankreich, bis ich. Ich weiß, ihr belächelt mich, doch ich leb mein lang verlorenes Ich. Lang, lang, lang verloren. Ich weiß, ihr belächelt mich, doch ich leb mein lang verlorenes Ich. Lang, lang, lang verloren. Ich weiß, ihr beneidet mich, doch ich leb mein lang verlorenes Ich. Lang, lang, lang verloren.